Liebe und gleich am Wunder, wenn auf Erden ein neues Leben entsteht. Es gibt da was, das die begleitet und beschützt. Wir können's nur nicht sehen. Ich wünsch dir Glück und die Sonne soll für dich scheinen. Ganz viel Schönes sollst du im Leben sehen. Du wirst lachen und an manchen Tagen weinen. Hab keine Angst, allein sein wirst du nie. Ein Engel wird dich leiten auf deinen Wegen. Für alle Zeiten seine Hand über dich legen. Du wirst im Leben wie auf Wolken schweben. Und auf deinen Wegen der Engel sehen. Es wird dich lieben und immer mit dir fliegen. Hoch vom Himmel auf die Oberschau. Geh nur immer so schnell durch dein Leben. Wie der Engel für dich fliegen kann. Ein Engel wird dich leiten auf deinen Wegen. Für alle Zeiten seine Hand über dich legen. Du wirst im Leben wie auf Wolken schweben. Und auf deinen Wegen irgendwann dein Engel sehen. Ein Engel wird dich leiten auf deinen Wegen. Für alle Zeiten seine Hand über dich legen. Du wirst im Leben wie auf Wolken schweben. Und auf deinen Wegen dein Engel sehen. Schweben und auf deinen Wegen irgendwann dein Engel sehen. Ein Engel wird dich leiten auf deinen Wegen. Für alle Zeiten seine Hand über dich legen. Du wirst im Leben wie auf Wolken schweben. Und auf deinen Wegen den Engel sehen.